Den Auftakt in die Nacht gibt Peter Wittrich mit einem Stück für Saxophon und Orgel. Das ist seine Grooving-Sonata mit Norman Deschenes am Saxophon und Wolfgang Hörlin an der Kuhn-Orgel, aufgenommen 1999 in der Münchner Musikhochschule. Thank you. Thank you. Peter Wittrichs Grooving-Sonata im Concerto Bavarese, gespielt von dem Saxophonisten Norman Deschenes und dem Organisten Wolfgang Hörlin an der Kuhn-Orgel der Münchner Musikhochschule. Weiter durch die Nacht geht es mit Liedern für Bariton und Klavier, die der Komponist Robert Owens geschrieben hat, nach Gedichten des US-amerikanischen Schriftstellers Langston Hughes. Borderline heißt der Liederzyklus von Robert Owens, den wir jetzt als Klavierbegleiter hören. Es singt der Bariton Donny Ray Albert. I used to wonder about living and dying. I think the difference lies between tears and crying. I used to wonder about here and there. I think the distance is nowhere. The two moons and the 17 stars. Night of the day before yesterday and the day after tomorrow. Night of the four songs unsung. Sorrow, sorrow, sorrow, sorrow. The land, the land. Peace behind your high stone wall. Thank you. down to dust across the floor. There is neither light nor dark outside the door. Borderline, ein Liederzyklus von Robert Owens, den wir gerade am Klavier gehört haben. Das war eine Aufnahme mit dem Bariton Donny Ray Albert im Concerto Bavarese, wo es mit Kammermusik von Richard Mader weitergeht. Hier ist das Köln-Trio auf Bayern 2 mit Maders Begegnungen für zwei Oboen und Englischhorn. Thank you. Musik von Richard Marder. Das waren Marders Begegnungen für zwei Oboen und Englischhorn Opus 74, gespielt vom Köln-Trio. Sie hören das Concerto Bavarese, als nächstes mit der Münchner Komponistin Gloria Coates. Den Fall der Berliner Mauer hat sie in ihrer Sinfonie Nummer 7 verarbeitet. Jetzt mit Georg Schmöhe am Dirigentenpult der Stuttgarter Philharmoniker. Die Stuttgarter Philharmoniker mit der Sinfonie Nummer 7 von Gloria Coates. Die Leitung hatte Georg Schmöhe im Concerto Bavarese, das mit dem Komponisten Hans Winterberg zu Ende geht. Das sind die Münchner Philharmoniker mit Hans Winterbergs Sinfonie Nummer 2. Die Leitung hat Jan Kuzier. Thank you. Thank you. Die Münchner Philharmoniker unter Jan Kuzier mit der Sinfonie Nummer 2 von Hans Winterberg